wir wollten heute aufnehmen, aber dann habe ich vor unserem Aufnahmestudio ein einsames, verirrtes Reh gesehen, das wild durch den Regen geschwommen ist. Auf der Straße. Und dann dachte ich mir, das können wir nicht alleine lassen. Und haben sie direkt eingeladen. Herzlich willkommen bei uns. Wie heißt du noch gleich? Katjana Gerz. So, du musst ein bisschen näher ans Mikrofon gehen. So, dass man dein Gesicht nicht mehr sieht. Das ist die Idee, dass wir... Das alles verstecken. Katjana Gerz ist da. Ein Name, der wahrscheinlich viele, viele Emotionen bei euch auslöst. Ne? Erstmal Verwirrung, Bewunderung, Ekel. Aber auch gleich Freude. Auch so ein bisschen, was ist das? Was kommt da jetzt gerade auf uns zu? Katjana ist auch so ein ausgedachter Name. Das habe ich echt gehört in deinem Stand-up. Wow. Du machst langsam Stand-up. Segway. Ja, so langsam fangen wir jetzt an, dich durch so Improvisationsstücke vorzustellen. Du machst ein Stand-up und du hast auch gesagt, dass Katjana ausgedacht ist. Eine Mischung aus Katja und Tatjana. Du kannst mein Set, ey. Ja, ich mache deinen Bits jetzt. Das meinst du, woher die ganzen Gags hat in den letzten 8 Folgen? Aber ich habe sie auch schon geklaut. Also wird's jetzt so. Okay, das ist ärgerlich. Aber das ist schon crazy, dass Leute sich Namen ausdenken, ne? Ja, ja. Aber wann bist und du aber meine Eltern, die haben ja auch krasse Namen, weil also die haben sich ja kennengelernt in so einer Sekte in Indien irgendwo. Und der Guru hat meinem Vater den Namen Puratan gegeben und meine Mutter heißt Abhinavo. Also Abhinavo. Puratan, Abhinavo. Abhinavo. Abhinavo. Und Katjana. Und mein Bruder heißt George. Paul. Vielleicht so einfach aufgegeben. Ja, George. Ja, George. Mit Acid Trip ist vorbei. Wir haben die ganze Kreativität unseres Lebens verbraten, ja. George. Einfach. Ja. Aber ist es nicht, also es tut mir jetzt leid für die Leute, die Katja heißen, weil gut, deine Eltern wollten sich anscheinend zwischen Katja und Tatjana nicht entscheiden. Genau, ja. Und haben aber nur das K von Katja genommen eigentlich. Ja. Das ist Katjana. Also im Endeffekt ist Tatjana fast komplett. Man hätte auch Tatja sagen können. Ja. Oder Tanja. Tanja ist eigentlich die Kombination aus Tatjana und Anja. Ja. Aber wisst ihr, ich wurde in Hamburg geboren, ja. Und damals, weil hier in Deutschland ist es ja so, du hast ja. In Amerika kannst du ja dein Kind Apple nennen oder was weiß ich. Du kannst ja alles machen. Und in Deutschland gibt es ein Buch und der Name war nicht im Buch und die haben zuerst gesagt, so, nee, geht nicht. Und meine Mutter, gibt ein Buch, in dem alle Namen drinstehen, die ja, man haben darf? In Deutschland. Also dein Name muss im Buch sein. Das ist aber seltsam. Ja. Ist das ein großes Mutter, Buch oder ist es nur ein kleines Reklamschild drin? Da steht nur ganz dünnes, sehr dünnes Buch. Buch. So zwölfmal Stefan. Das ist so dünn wie die deutsche Comic. Da wollen wir echt wieder drüber sprechen. Also du hast ja diesen krassen Blick zwischen den Welten, hängst du die ganze Zeit in deinem Leben, zwischen Amerika, Funland, hey, wir hauen mega Gags raus, bei uns kommen die geilen Comedians her. Und dem Holocaustland. Und dem Holocaustland, mit Mario Barth als Speerspitze der deutschen Comedy. Ja. Wie fühlst du dich dazwischen hin und her gerissen? Gut. Alles cool. Das war Katjana Gerz. Ansonsten, was ist eigentlich in der Politik los, Leute? Crazy. Crazy. Nee, ich sag auch immer, so, ich habe so zwei Seiten. Die eine Seite ist so frei, aber dumm. Und die andere ist kultiviert, aber innen drin tot. Ja. Es ist so. Wir sind innen drin tot. Ich finde immer, wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich sehr amerikanisch. Und wenn ich in Amerika bin, bin ich immer die Deutsche. Wie kommt das denn überhaupt, dass du diese gespaltene Persönlichkeit hast, dass du in zwei Ländern gleichzeitig lebst? Weil mein Vater Deutscher ist, meine Mutter Amerikanerin. Und dann war immer so, wir sind in Deutschland geboren, dann hatte meine Mutter Heimweh, sind wir nach Amerika, dann hat mein Vater Heimweh, dann sind wir wieder zurück. Dann hatte ich irgendwie Heimweh, dann bin ich dahin. George Heimweh, dann George, Pakistan George, aus irgendeinem George, Grund. George, genau, he's totally lost, das Haarmodel. Jetzt ist er aber, ja. Was macht George? Erzähl mir mehr von George. Nee, macht George, er Haarmodel? Der war für eine ganz lange Zeit Haarmodel. Haarmodel? Ja, ist geil. Also so wie Haarmilch oder was? Nee, der hat... Yeah! Geh einfach kurz raus. Check it, haltbares Model. Ich klatsche nicht drauf. Aber Haarmodel, weil er sehr lange, schöne Haare hatte oder weil er sehr kurze, oder war es so ein Vorherbild, irgendwie Schuppenflechte? Er ist immer das Vorherbild. Es war sehr gemein, aber... Professionelles Vorhaben. Aber was heißt Haarmodel? Genau, der hat eine Agentur, so hässlich. Das ist sehr professionell, dass du während jemand spricht, das Mikro kurz wegreißt, ja, weil dann wieder anders hin. Ich habe damit gerechnet, dass sie mehr in meine Richtung spricht, ich als alter Narzisst. Jetzt steht aber ein Besen vor ihr. Du hast das Mikro weggenommen, steht ein Besen vor ihr. Kannst du bitte ein bisschen darauf achten, dass du ein bisschen näher kommst? Ich habe Angst, dass die unsere Hörer nicht hören. Okay, der ist Haarmodel. Wie kam es dazu? Ich weiß es gar nicht. Der hatte eine Freundin, die war irgendwie richtige Model. B-Model. Die war eine richtige Model. Und der konnte da, die Schublade konnte nicht rein. Und dann hatte der aber schöne Haare. Und dann haben die auch, der hatte auch keine, dem war es egal, wenn sie die halt lila gefärbt haben und so. Und dann ist er halt so Laufstegs richtig runtergelaufen. Mit so uns hat die Haare geschwungen. Aber es war auch egal, was er unten rum anhatte, weil es nur um die Haare ging. Er hatte so eine Jogginghose an wahrscheinlich. Ja, Moment, aber was präsentiert man denn auf einer Haarmodenschau? Ja, da sind halt verschiedene Friseure, die machen die Haare zuerst und dann machen die Werbung für verschiedene Produkte. Oder Tönungen wahrscheinlich auch. Tönungen, Moment, so. Da gibt es dann das echte Modeschaus nur für Haare, oder wie? Nur für Haare. Es gibt auch Modeschaus nur für Fingernägel. Ich will mal ein Bild von dem sehen, das interessiert mich, wie der aussieht. Wie heißt der denn? Ja, wahrscheinlich George wie du. Ja, wow. Aber das Problem ist jetzt, dass er halt ganz, ganz wenig Haare hat. Oh Gott. So, also, auf jeden Fall, der studiert jetzt Psychologie, wie mein Vater, und ist jetzt ganz vernünftig. Okay, aber war das gerade so ein Anfang von einer sehr traurigen Geschichte? Also er war Haarmodel, hat angefangen glücklich zu werden in seinem Leben und dann hat er gemerkt, dass er Haare verliert und so Geheimratsecken bekommt und dann konnte er diesen Weg nicht weitergehen. Und er hat gesagt, was mache ich jetzt? Studiere Psychologie. Psychologie oder Philosophie, ja. Ja, so wie so ein Fingermodel, das langsam die Finger verliert oder so. Ist ja tatsächlich ein Problem. Zum Beispiel mein Gitarrenlehrer, der hat einen Finger verloren. In einem Unfall. Der ist seine ganze Karriere darauf aufgebaut, dass er Gitarrenlehrer ist und Leuten und selber Gitarre hat einen Finger verloren, aber er hat verloren von der rechten Hand den kleinen Finger. Das ist der einzige Finger, den man nicht zum Gitarrespielen braucht. Geil. Und da hat er die Hälfte verloren. Von der rechten Hand der kleine Finger. Hat er die Hände versichern lassen vorher? Ich glaube nicht einfach, aber ich weiß nicht. Aber ich finde es ein Riesenzufall. Alle außer den. Ja, aber ich finde es ein Riesenzufall. Erstens, dass gerade ein Gitarrenlehrer einen Finger verliert, was mega scheiße ist, aber dann genau den man nicht braucht. Alle anderen wären Stress gewesen, nur der einzige nicht. Gott, das war so schon okay. Nicht schlecht. Er so, nein! Ach ja, komm, scheiße. Okay, ist nicht so wild eigentlich. Ich glaube, er hat sich enorm gefreut in der Situation, obwohl es halt eine sehr furchtbare Situation ist. Aber, ja, gut, aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, na gut, ich werde wahrscheinlich nie wieder einen anderen Finger verlieren, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Das heißt, ich bin eigentlich safe. Aber das ist aber die falsche Denkweise. Nein, ich glaube, wenn du einmal vom Blitz getroffen wirst, wenn du dann denkst rot, du... Ja. Wenn man einmal auf Rot gesetzt hat und dann kommt Schwarz, sollte man auch trotzdem die Chance immer noch 50-50. Also die Chance, dass du nochmal einen Finger verlierst, trotzdem noch genauso groß. Nee, ist 25%, dass zweimal Schwarz kommt. Ja. Also, ihr setzt immer in Casinos, wenn Rot kommt, danach Schwarz und wenn Schwarz kommt, danach Rot. Dann habt ihr eine höhere Gewinnchance. Stimmt, Cash, Cash, Cash! Kennt ihr das Stück Rosenkranz und Güldenstein? Okay, da fängt das Stück an, wo sie 100.000 Mal Coin ab hoch machen. Kommt immer auf Zahl. Das ist ein tolles Stück. Kann auch passieren. Ja. Es war aber jetzt nur bei der einen Vorstellung, oder wie? Also das genau, war das so, ey Leute, wir müssen die ganz kurz abbrechen, das ist mega krass, was hier gerade passiert. Holt irgendwie so einen Lottotyp mal her oder so, das ist krass gerade. Aber das wäre auch geil, wenn man halt, wenn die Prämisse eines Stückes darauf aufgebaut ist, dass es immer funktioniert, aber man halt irgendwann merkt, ja, ich habe jetzt halt einer direkt Zahl geworfen, sorry, und dann die Vorstellung, Ciao. Geht zu, Leute gehen enttäuscht nach Hause. Es klappt nur einmal, hat es geklappt, jemand. Ja, genauso wie dieser eine Aktionskünstler, der sich auf der Bühne seinen Penis abgeschnitten hat. Wo ich mir auch denke, so gerade in dem Moment irgendwie hupt draußen ein Auto oder so und alle gucken gerade weg und so, nein, Leute, fuck, ey, was war das? Das war nur einmal möglich. Und dann einfach, scheiße, ja. Der hat sich gibt wirklich halt keine den Penis abgeschnitten. Ja, gibt halt keine zweite Vorstellung dann so, ist halt. Oder es gibt die Vorstellung. Ich schneide den Arm ab, so nein, Leute, mir ist hier alles scheißegal. So. Und jetzt sehen wir, wie der Penis wieder angenäht wird. Ja. Das könnte auch. Das stimmt. Man hofft immer, dass man in der Vorstellung sitzt, bevor er sie wieder abschneidet. Ja. Und betet so in eins. Bitte nicht die Arme. Genau wie Titanic Teil 2 erzählt, wie das Schiff wieder aufgeht. Also, ja, genau. What the fuck, damit hat niemand gerechnet. Don't spoil it. No spoilers. Du hast gerade gesagt, dass du in L.A. gewohnt hast und dann irgendwann gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr in L.A. zu wohnen und zurückgezogen bist. Wir waren jetzt nur in New York, waren aber so dermaßen hinweg von dieser Stadt, dass wir uns nicht vorstellen können, dass jemand in eine amerikanische Stadt zieht und irgendwann da keinen Bock mehr drauf hat. Was ist passiert? Mein Freund hat die Nanny gebumst. Ah, alles klar, okay. True story, funny, aber das war nicht der Grund. Aber wirklich, ich hasse diese Stadt der Sünde. Stadt der Engel, wohl eher Stadt der Teufel. So, die Stadt von Teufel, fällt einem kein cooler Spruch ein. So. Man schießt vom Straßenausgangsschild. Stadt der Engel, wohl eher nicht. Und hoffentlich hat niemand. Glück hat mich niemand gesehen. Drei. Ja, das ist auch immer so blöd, wenn man irgendwie stirbt und gerade angeschossen wird, so als Soldat im Zweiten Weltkrieg und gerade so sterbend in den Armen seiner Kollegen liegt und dann noch irgendwie den letzten Satz sagt, aber so, irgendwann fällt einem irgendwie nichts ein, wenn man sagt, irgendwie so einen schlechten Gag oder sowas. In der aber wie ist der Rapper Tupac? Der ist anscheinend, der ist erschossen worden, dann kam die Polizei und gesagt, who was it? Und er hat das gemacht. Zwei Finger hochgezogen. Tupac hat im Sterben liegend. Im Sterben. Könnten auch Krämpfe gewesen sein, man den Mittelfinger gezeigt. That's a way to go. Ich glaube, der schlechteste letzte Satz ist irgendwie so, aua, mein Gott, tut das weh. Oder so, wenn du gerade angeschossen wurdest. Oder, ja. Au. Das hab Autschi. Ich, aber ich glaube, man nicht in diesem Shirt. Ich glaube, auch wenn man so Panik hat oder sowas, dann denkt man irgendwie ganz komische, random Sachen. So. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir, der ist, wir haben so gedreht auf dem Boot und wir mussten von einem Boot zum anderen, also nicht Boot, aber so ein Schifflein, I don't know how to say it. Und der ist halt irgendwie ins Wasser gefallen, ja? Und er hatte beide seine Handys, also er hatte zwei Handys, hat beide Handys in den Taschen, kurz vorher reingegangen. Alle sieben Handys hat er in einer Hosentasche gerade. Sein Laptop auch in der Hand. Die Urne seiner Mutter hat er im Rucksack und alles. Ich darf jetzt nicht ins Wasser fallen. Nein, ich falle jetzt ins Wasser. Warum drehe ich gerade auf einem Schifflein? Was soll das? Auf jeden Fall hat er gesagt, so, er ist komplett runter ins Wasser, ja? Kopf runter. Und er hat gesagt, sein erster Gedanke war, kann man mit Turnschuhen schwimmen? Ah. Ja. Und ich glaube auch, so, und auch, ich habe auch so einen Podcast gehört und es ging darum, dass die Mutter erfahren hat, so, die Tochter war irgendwie so ein bisschen psychisch unlabil und die Mutter so, oh, wo ist sie, wo ist sie? Ich habe so Angst, ich glaube, sie bringt sich um und ich habe um 4 einen Friseurtermin. Soll ich es entweder jetzt machen oder gar nicht? Aber weil ich weiß jetzt nicht, blöd, wo ich das jetzt machen soll. Aber das ging es mir auch, als wir in New York waren, haben wir einen Morgen, wir haben die ganze Zeit nur Scheiß gefressen, wir haben wirklich nur Kalorien zu uns genommen, einfach pure Kalorien, teilweise auch nur pures Fett, Butter gegessen und dann habe ich einen Morgen nach einem richtig krassen Frühstück gedacht, ich sterbe und ich werde einen Herzinfarkt haben, weil ich habe auch meinen linken Arm nicht mehr gespürt, das war einfach komplett durch und ich war im Central Park und habe davor einen Star Wars Soundtrack gehört. Da dachte ich mir, okay, jetzt, dann habe ich, in dieser Panik habe ich gedacht, also in der ich dachte, dass ich einen Herzinfarkt bekomme, ich könnte jetzt sterben. Und ich war dabei. Musik, es ist krass, wie geil Musik ist. Also ja, man dachte auch, also ich dachte auch, das ist der letzte Song, zu dem ich sterbe. Ja, und ich war auch dabei und du lagst in meinen Armen. Komisch, dass du das jetzt nicht erwähnt hast. Aber jetzt, du hast die Haare gestrichen. Zu dem. Stefan hat wirklich schöne Haare, das lohnt sich da mal auch mal schön. Hast du meine sich Karriere? Als Haarmodel habe ich mal angestrebt, aber dann hat mir so ein Junge namens George hat mir die weggenommen. den letzten Platz. Damn you, George! Damn you and your beautiful hair! Damn! Ach ja. Ach Mensch. Aber was vermisst du am meisten? Also, ich habe am meisten die Schwarzen vermisst in Deutschland. Als ich zurückgekommen bin, ist mir wirklich aufgefallen. Die sind nur Weiße. Überall das in Deutschland. Ist krass. Es hängen nur Weiße. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich bin ja nach New York 2011 und ich wollte eigentlich nur zu Besuch, so 2 Monate wollte ich mal hin. Und ich bin in so Airtrain reingegangen. Ihr kennt ja das erste und dann den U-Bahn. Und ich saß da mit so meinem großen Koffer und auf einmal kommen halt 7, 8 Leute, die gerade von die Security gemacht haben, die waren fertig und die waren super krass laut, super groß, schwarz. Die haben sich gegenseitig angeschrien, die hatten so Handys auf laut gemacht und haben Musik gehört, gelacht. Ja. Und ich saß da und ich so, ey, ich will hier wohnen. So, das war so ein geiles Gefühl, so ja, einfach lebendig, laut und. Vor allem, wir waren in Harlem, haben wir gewohnt. Und Harlem ist einfach, da siehst du dann einfach ganz oft kein Weißen mehr, was seit auch geil ist. In Harlem bin ich mal zu einer Gospel gegangen. Ja. So ein Gottesdienst, dann, ja, da wollten wir hin, aber haben wir nicht gemacht. Can I hear a witness? Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was downstairs. Aber was wir auch gehört haben über dich, dass du Improv gemacht hast. Ja. Und wir als der Podcast, der versucht seit Jahren in Deutschland Improv groß zu machen, weil wir andauernd unsere kleinen Hörspielchen einbauen, wo die niemand hören will und die Leute sogar jetzt uns Geld geben, damit wir aufhören. Ja, wir sollten wir einfach versuchen zwischendurch so ein bisschen nonchalant, ein bisschen daher zu improvisieren. Das versuchen wir langsam so ein bisschen zu etablieren. Aber total krass, was hast du denn da gelernt? Also ich dachte, dass du uns vielleicht helfen kannst, dass unsere Hörspiele endlich mal massentauglich werden. Also du bist reingekommen zu UCB, der großen Improv-Gemeinschaft da. Und was war der erste Tipp, den die gesagt haben? Be funny, no. Ja, die klassische Yes and. Yes also and. Nicht zumachen, sondern einfach weitermachen. Okay, open-minded also, sein. Also wenn jemand ein Setting anbietet, dann einfach, nicht direkt verweigern, sondern einfach sagen, okay, ich nehme es an und leg noch was oben drauf. Genau. Was zum Beispiel bei uns beim Schultheater oft so war, wenn wir improvisiert haben, da haben die Leute das dann immer irgendwie sofort ins Lächerliche gezogen. Zum Beispiel jemand hat gespielt, wie er sich gerade einen Galgen um den Hals legt und sich erhängen will. Und dann irgendwie kam sofort einer rein und hat gesagt, okay, es ist jetzt schon das dritte Mal die Woche, was soll das? Also so das Setting, das der eine angeboten hat mit mega Ernst, hat die überhaupt nicht interessiert, sondern er hat mal direkt einen Gag gemacht und gleich weg oder direkt so getan, als würden sie das nur im Fernsehen sehen. Genau, oder so. Ja. Oder halt sofort irgendwie eine zweite Idee auf seine Idee draufgepackt, anstatt dessen Idee erstmal anzunehmen. Das Problem haben wir auch irgendwie bei uns, dass wir immer irgendwie eher zu narzisstisch sind und immer selber den besseren Gag machen wollen und gar nicht irgendwie nachdenken, was könnte der andere meinen, wie kann ich jetzt eher bei ihm bei ihm weitermachen. Wir sind aber auch zu hektisch. Wir wollen dann immer direkt eine andere Richtung einschlagen, die nächste Metaebene nehmen, alle Gags mitnehmen, die gerade da gerade im Raum stehen und so. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Weil Yes End sagt ja auch, man nimmt erstmal die Situation an und damit es nicht ins Stocken gerät, versucht man nicht erstmal direkt einen Gag zu machen, sondern einfach irgendwas dazu zu sagen. Genau, also es ist ja, ja, genau. Und auch die Beziehung, dass man sagt, okay, wenn er zum Beispiel die Galgen hat, dass man sagt, George, was machst du? Oder Robert, was machst du da? Also, dass man halt die Beziehung hat, zuhört, ist auch das Größte. Aber das ist krass, wie lange das dauert, um das zu lernen. Weil es gibt ja vier, man muss sozusagen vier Courses machen. Also es geht so UCB 1, 2, 3 und jeweils geht einer Kurs also acht Wochen. Genau, um das mal ganz kurz festzulegen. Also UCB, Upright Citizen Brigade, ist so dieses große Comedy-Kollektiv-Club. Ne? Es gibt zwei Locations in New York. Da waren die wir gefühlt Improv beide, irgendwie erfunden haben. Genau, und genau, da gibt es halt viele Improv-Shows. Da waren auch viele große Stars, die da irgendwie mal rausgekommen sind. Ich denke, Amy Poehler, das in Chicago. Genau, also viele, viele Leute, irgendwie auch Improv for Humans, mit Matt Besser ist auch einer der Großen, hat auch seinen eigenen Improv-Podcast und so. Und das ist halt so ein bisschen auch so die Talentschmiede irgendwie und die Leute, die Bock haben, da Comedy zu machen. Wir haben da zwei Shows gesehen, die waren mega gut, die waren total geflasht. Ascats ist ja die Improv-Show, die Improv-Show haben wir gesehen. Überragend. Unglaublich. Und dann haben wir noch Gentrify gesehen, gibt's auch einen Podcast, wo dann halt so auch Sketchgruppen auftauchen, aber vornehmlich Stand-Up. Und halt Leute, die so drei Hosts, die so podcastmäßig einfach die ganze Zeit improvisieren mit dem Publikum. Auch mega großartig einfach. Und da gibt es dann so ein Level-System oder wie funktioniert das, wenn man da jetzt selber teilnehmen will? Wie funktioniert genau, das? Genau, also man muss bezahlen und dann kommst du halt, musst halt unten anfangen, Level 1 und das geht so ungefähr 8 Wochen, einmal die Woche und dann kannst du ins zweite, dritte und vierte. Und gibt es dann auch sowas wie Prüfungen, dass du dann weiterkommen also musst du oder bist du automatisch Level 2, wenn du... Ja, genau. Okay. Ja. Wie viel hast du gemacht? Jeder macht, 3. Du hast 3 gemacht, okay. Ja. Also kurz vorher hast du gesagt. Ja, also kein also Geld war mehr. Okay. Kein Geld mehr. Ja. Aber du musstest davor irgendwie so eine Eignung zeigen oder kannst du einfach bezahlen? Nee, du kannst einfach okay. Können alle machen. Geil, ey. Yes. Und es gibt das heißt, haben wir das nicht gemacht? Das heißt, weil wir nur eine Woche da waren, das größte Problem daran. Scheiße. Aber es gibt es auch in L.A., ne? Ja. UCB L.A. Ja. Geil. Es gibt auch L.A., Chicago, New York. Nächstes Jahr, 8 Wochen, würde ich sagen. Ja, schön in die Staaten, einfach mal Level 1 erstmal. Geil. Das ist geil. Das ist cool. Okay, aber Yes End. Und die Prüfung ist halt keine Prüfung, sondern am Ende macht man halt eine Show vor Publikum. Ach, cool. In diesem, wo ihr wart, wo ihr wahrscheinlich eine der Shows gesehen habt, ja. Also wirklich angsteinflößend gut. Dann war wirklich, also das Prinzip ist ja, was ja auch viele nicht wissen, ist nicht einfach, dass Leute die ganze Zeit Sachen reinrufen aus dem Publikum und Leute das dann adaptieren. Das passiert ja nur einmal, dass jemand was reinruft. Dann wird er von so einem Monologisten, also hat irgendwer, der berühmt da ist oder so, wird dann das Wort aufgegriffen und der erzählt dann irgendeine Story aus seinem Leben, die ihm gerade dazu einfällt und auf Basis dessen fangen die dann an zu improvisieren. Was ja auch schon ein geiles System ist, weil das so, ich habe mir jetzt auch dieses Buch von denen gekauft, dieses Manual, was total geil ist, weil die es einfach. Dieses dicke Buch, da sieht man halt schon, so eine wie dicke krass. Comedy-Bibel einfach. Also ihr werdet sehen, in den nächsten Wochen wird sie einfach abgefeuert, das Gag-Feuerwerk. Aber das ist total geil zu sehen, wie viele Gedanken da reingeflossen sind. Nicht nur da rein, wie man lustig ist, sondern auch einfach ins Handwerk erstmal, auf das man aufbauen muss. So, und dann kannst du anfangen, lustig zu sein und so. Aber das ist erstmal ja auch Arbeit. Also, strengt euch lieber an, Leute. Arbeitet! Ein bisschen leger gekleidet auch gerade. Ja. Ein bisschen, ja, geil, cool. Aber du hast dann trotzdem nicht weitergemacht, trotzdem keinen Bock auf L.A.? Ja, also ich habe, es ist so ein bisschen schwierig, aber ich war, ich hatte irgendwie Heimweh. Vielleicht ist es wahrscheinlich das beste Gefühl, was ich so geben kann. Und es war auch das, ich bin hier hin und wusste auch nicht so ganz genau, ich wusste, ich wollte nicht mehr in L.A. bleiben irgendwie und kam dann hier hin und dann hat eigentlich alles so gut, so schnell funktioniert hier für mich, dass ich gedacht habe, du, die nehmen hier jeden. Ja, wirklich. Es gibt niemanden einfach in Deutschland. Ja, wirklich. Es freuen sich einfach dann Leute, wenn, ein Mädchen, was Comedy macht. Yay! Ja, das wusste ich nicht. Das ist gut zu wissen. Ja. Aber es war, es ist schwer zu erklären, aber es war irgendwann mal, war es mir zu also diese, es gibt alle guten Seiten von Amerika, aber es gibt halt auch diese ein bisschen oberflächlich und alle, ich hatte so viele Freunde, aber keine richtigen so und das, nach einer Weile, wenn man halt auch Deutsch, also ich habe halt das Deutsche auch im Blut und man weiß, wie es sich echt anfühlt. Das Hakenkreuz hast halt du auf der Stirn tätowiert. Ja, genau. Ja. Da war es halt so irgendwie, ja. Ja, aber hier in Deutschland machst du jetzt auch Stand-Up, ne, in Berlin. Genau. Warst du auch schon mal in Köln? Hast du auch schon mal in Köln Stand-Up gemacht? Ich war in Leipzig, Schade. Hamburg. Ich dachte, dass du, weil du mal angesprochen hast, dass du hier in Deutschland, in Köln auch Stand-Up mal machen könntest, theoretisch. Ja, also ich könnte jetzt am Montag oder so was machen, aber Mal gucken. Weil wir waren auch mal hier in Köln und haben Stand-up gemacht. Ja? Im Boeing. Hast du das in Boeing ja, schon geil, ja, cool. Wolf heißt der, was? Ja, ja, Manuel der Wolf. Ist, ja. Ich der so gut, hat sogar das geliked, dass ich noch in Köln komme. Boeing. Ich finde das. Ach, aber das war wirklich. Und dann gibt es KGB? Ja, das KGB, genau, das gibt es ja auch. Ist nicht dieser sowjetische Geheimdienst oder so? Ja. Aber die sind mega lustig. Richtig, witzig. Geheimdienst und Stand-up. Und Sketch-Truppe. Woo! Nee, wir waren jetzt neulich wieder im Boeing und es ist doch ein bisschen erstaunlich, was hier dann doch auf die Bühne gelassen wird. Was natürlich auch gut ist. Oh, Kritik, Kulturkritik-Tize. Aber es war schon ein bisschen ernüchternd. Es war ein bisschen unangenehm. Wir saßen ja zu zweit auf so einer Fensterbank irgendwie. Da war so ein riesiges Fenster hinter uns, wo dann immer im Laufe der Show immer Passanten an uns vorbeigelaufen sind, die sich dann so zwischen uns und durch die Fensterscheibe der Show zugeschaut haben, ja, und direkt zwischen uns standen. Aber es war halt eine Fensterscheibe zwischen uns. Es war so ein ganz komisches Gefühl. Es war irgendwie wie so. Aber also du guckst Vater, Comedy die ganze Zeit und dann plötzlich siehst du hinter dir so einen Schatten, drehst dich um und steht da einfach so ein sehr gruseliger Mensch, der einfach die ganze Zeit und will halt die Show gucken. Kann uns aber auch nicht wirklich hören. Also er dachte irgendwie, das war so eine visuelle Show, aber es war auch Comedy, ist ja, funktioniert auch viel über die Ohren. Und er konnte es ja nicht hören, was da gesagt wird. Er steht einfach da und alle lachen sich drin den Arsch ab und er steht da einfach draußen und guckt einfach ihr die Show. Ihr hättet den hier machen sollen. Ja. Nicht so in die Fresse hauen. Visuell kann man. Nee. Nee, wir machen die nächste Webcam einfach. Wir haben ein paar GIFs raus dazu, würde ich sagen. Ja, einfach so mit Timecodes, damit die Leute es genau synchronisieren können. Kochst du gerne? Nee. Nee. Schwimmen? So, was hast du? So fetzige Hobbys, irgendwie was Cooles, so was man. Irgendwie so Cosplay oder so, oder wie so ein Roboter sich bewegen, macht dir das Spaß? Mhm. Hast du viel mit Robotern oder machst du gar nichts mit? Ich habe das Gefühl, du willst, dass ich irgendwas mit Robotern mache. Nee, aber ich habe ein bisschen Alufolie da, wenn du mal irgendwie. Also, wenn du. Nee, du ich hab immer. In New York und in L.A. und ich will mir auch hier einkaufen, so einen Scooter. Ich liebe Scooterfahren. So, nicht Scooter, sondern so eine Vespa. Das ist so mein Hobby. Wir haben jetzt Scooter. Drei Elektroscooter. Hier, die Firma, in der du gerade sich befindest. Was? Wir haben drei Elektroscooter. Ja, genau. Wir haben nämlich so zwei Hubs. Einmal so das Studio und einmal so die Büro. Und um da hin und her zu fahren, haben wir jetzt drei Elektroscooter. Das ist unglaublich. Das ist so geil. Das ist richtig geil. Wir arbeiten alle auch gar nicht mehr, wir fahren nur auf Scooter hin und her zwischen den. Kann ich drüben die Flaschen holen? Okay, alles klar, ich bin. Sondern wenn wir nicht gerade mit einer Limone spielen, dann spielen wir mit dem Scooter. Ja. Aber das macht voll Spaß. So, ich habe immer so Musik, bin sehr, sehr gefährlich gefahren. Ich hatte immer so Chips gegessen, Musik gehört, mit einer Hand gefahren. Geige gespielt. Und das Geile war halt, die letzten paar Monate waren echt schon cool in Venice, ja. Und man fährt das Sommer im Bikini an so und ich weiß immer so mit dieser Musik, was weiß ich, Beyoncé und I'm like, ah, I'm the top of the world, ja. Und dann hält man so bei Rot und man guckt so nach, man groovt und guckt so rüber und da ist so eine Scheibe und man sieht sich und das ist so, alter Schwede, so. Mein Bauch guckt raus, meine Haare sind so und ich so die Chips und so. Es ist so wie ein Reality-Clash. Oh Gott, ja. Aber auch, wenn man diese Collagen sieht, wo Leute dann so Roller fahren, Kids in America rumfahren, Chips-Tüte in der Hand, es ist selten rot. Die Ampeln sind dann. Ja, selten, ja, stimmt. Das bleiben dann, in ist, diesem dann, Bild, ist, dann ist dann so eine Collage, wo man sich dann so zunickt, yeah, und dann so ja, dem so anderen grüßt und dann so man weiß Gas nicht, wo gibt. Man hinschauen soll. Genau, aber es ist eigentlich nie rot und es geht auch nie Sachen schief. Ich finde geil, wenn man so eine Collage einfach komplett alles im Bach untergehen Realität, würde. Realität, ja. So genau. Eher so. Wo also alle an der Ampel warten müssen, so Jogger oder so, die immer warten. So, oh, so eine Realität. Ich habe nämlich in Harlem, muss ich einmal einkaufen gehen, habe ich Fatboy Slim gehört, Praise You. Geiler Song einfach, um einfach so durch Harlem zu laufen. Ja. Und es kam halt genau, als der Break am Anfang kam, bin ich halt die Treppe runter von unserem geilen Apartment in Harlem und bin dann so los und dachte mir, das ist wie so eine Filmcollage gerade, in der ich mich befinde. Leider war mein Schnürsenkel auf. Ich muss mir einmal die Tasche abstellen. Entschuldigung, da kannst du mich kurz durchlassen und so. Und dann bin ich im Weg, dann bin ich zur Seite gegangen und dann musste ich meinen Schnürsenkel zumachen und dann war der geile Moment war dann einfach weg. Schön. Aber das ist Realität. Ja, die Lidl-Tüte. Ich war dieses Jahr war ich in San Francisco für Neujahr, war ich bei der Band Flaming Lips, kennt ihr die? Flaming Lips. Auf jeden Fall morgens, ganz früh morgens, wir waren alle im Hotelraum, wir waren alle drauf und so und ich bin um 7 Uhr morgens losgegangen und hab halt Musik gehört und zwar Eminem. Ich bin voll der krasse Eminem-Fan und hatte noch wir mein Kostüm. Wir sind M&M's-Fans. Ja. Das ist nämlich dieses, nee, das ist, ich sag doch überhaupt nichts. Okay. Dein Blick sagt nein, aber du solltest sagen ja. Ja, okay. Ich hab überhaupt nichts gesagt. Ja. Auf jeden Fall bin ich so durch San Francisco gelaufen und wusste das nicht, aber ich war in so einer richtig krassen Ghetto-Area, ja, es gibt so Needle-Dispensaries, das heißt, weil die alle so heroinabhängig sind, gibt es so richtige spezielle Mülleimer für diese Dingens. What? Warum muss man die gesondert entsorgen? Ich dachte, man holt sich saubere Nadeln. Man holt sich saubere und dann gibt es auch das, wo man sie reinwirft. Ah, okay. Damit wenn die keine andere die übernimmt. Damit die dann den Mülleimer durchwühlen, nicht in eine Spritze packen wahrscheinlich. Oder so, ja, genau. Ah, das kann natürlich auch sein, ne? Ja. Und ich laufe so und da stehen so vier so Ghetto-Schwarze. Und ich fühlte mich so cool, dass ich so vorbeigelaufen bin und denen so Nod gegeben habe. So Nod. Und die N-Bombe gedroppt hat. Und ich glaube, in der Sekunde, weil ich war so, wie gesagt, ich hatte so, es war ein bisschen kalt, aber ich hatte so eine Jacke an, aber so Strumpfhosen, also es war voll gepartet mit so Glitzer und so. Ja. Und ich glaube, in der Sekunde habe ich denen Angst gemacht. Aber auf jeden Fall bin ich weitergelaufen. Und ich so, okay, ey, geil, ich will über Rot laufen. Ich will, dass die sehen, dass ich so voll Ghetto bin und über Rot laufe. So in meinem Kopf. Ich will, dass sie meine Waffe sehen. Und ja, dann, deswegen zeige ich auf sie mit meiner Waffe. Ich glaube, die dachten einfach, du bist so eine Undercover-Polizistin, die einfach so, hey, my boys, hey, what's up, what's going on? Und die einfach so, okay, alles klar. You got weed? Wir haben gar nichts dabei. You got weed? Also. Weed? I like to buy some of that grass. Aber hast du im Englischen einen deutschen Akzent? Also sagen Leute, hey, du bist so Deutscher. Nee, die sagen, die hören nicht Deutsch raus, aber ein bisschen. Gleich aggressiv. Du bist doch Deutscher, ey. Was bist du denn hier? Aber nur so einen leichten Über, ganz, ganz leicht irgendwas hört man so ein bisschen raus. Ja. Aber nicht immer. Okay. Not always. Aber hast du auch verschiedene englische Sprachen? Also kannst du zwischen jetzt einem New Yorker und einem LA-Dialekt irgendwie switchen? Oder hast du so einen Mischmasch irgendwie? Ich habe so ein ganz klar. Ich habe, wenn irgendwas New Jersey, also so ein bisschen mehr New York, New Jersey, ja, generell. Aber ich könnte switchen, aber nicht gut. Also ich will, das finde ich immer interessant, like, weil man hat ja like immer so ganz viele Einflüsse, irgendwie man schaut Harry Potter und hat da so englische Akzente oder so und dann hat andere Sachen amerikanisch und sein eigenes Englisch ist dann so ein Mischmasch oder so. Wie sich das anhören muss für Amerikaner irgendwie. So, das ist wie wenn ein Amerikaner immer nur deutsche Serien schaut und dann so ein bisschen bayerisch, bisschen sächsisch, verschiedene und so ein Mischdialekt hat. Wie sich das für uns anhören. Ne? Das haben wir nicht, weil bei uns das deutsche Fernsehen noch alles hochdeutsch ist und so. Aber wie sich das für einen Amerikaner anhören muss, für jemand, der immer nur so einzelne Bruchteile hört und sich da irgendwie selber was zusammenbastelt. So. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, wir beide sind ja auch relativ, wir haben ja offensiv auch Englisch gesprochen. Ich glaube, wir sprechen auch nicht so schlecht Englisch. Aber das ist halt, glaube ich, auch, also wenn man die Sprache, ich kann mir das nicht vorstellen, wie jemand, der relativ gut Deutsch spricht, einfach so diese ganzen Einflüsse verbindet. Das ja, ist halt, irgendwie, also man merkt dann, also dann manche Sachen sagt man britisch, aber im selben Satz sagt man ein Wort britisch und anderes dann irgendwie amerikanisch oder so. Das ist dann ganz, ganz komisch irgendwie. Das muss ich ganz. Mich haben die gefragt, ob ich aus Montreal komme. Haben die, also zum ersten Mal in Amerika war. Auch eine sehr spezifische Frage. Also, das ist direkt so eine Stadt zu fragen, kommst du aus Stuttgart? Nein? Ja. Das fand ich eine sehr seltsame Frage. Aber die Holländer hören sich auch so ein bisschen amerikanisch an. So ihr, oder? Ist das nicht die so Holländer? Holland die ist ja auch das Amerika von Europa so ein bisschen. Wir unterbrechen die Sendung für eine technische Podcast-Störung. Wir sind gleich wieder da. Ja, falls wir schneiden gut wollen. Ja. Was noch? Was noch? Was haben wir noch? Wir haben ein bisschen was also vorbereitet. Was hast du? Ach, wir sind einfach. Ich sag, ja. Mach, fühl dich einfach. Erzähl locker mal, hau mal ein bisschen was raus. Erzähl mal ein bisschen okay, was. Okay, was, lieb, mal, das was mit was wissen. Warte mal. Wann warst du das letzte Mal so richtig nass? So. Also jetzt, weil es gerade regnet. So richtig nass. Zu geduscht hast. Sorry. Okay, das ist eine geile Segue rüber. Aber okay, ich erzähle mal so eine, meine most LA-Geschichte ever. Und zwar war ich in Malibu auf Liam Hemsworths Geburtstag. Liam Hemsworth. What the hell? Aber, ja, und das Ding war, aber eigentlich wollten wir nicht ihn besuchen, sondern Miley Cyrus. Wir waren auf Miley Cyrus Freunds Geburtstag. Und eigentlich war es nur so, dass ich und jemand was bringen sollten. Ja, okay. Okay. Wir haben überhaupt, die sind alle so eigentlich, man denkt ja, dass die voll viele Drogen macht und ja nimmt und sowas, aber eigentlich gar nicht. So. Moment, aber wie seid ihr überhaupt da reingekommen? In ja, weil, okay, Kreise? So mein Kumpel, der ist Filmemacher, also der ist Cinematographer. Und der hat ihre letzten zwei Videos gemacht. Aber dieser Kumpel ist halt so, der ist so ein, wie kann ich den erklären? Ich habe den immer Ketchup genannt, weil er immer nur so, der war so ein bisschen übergewichtig, hat so immer so rote T-Shirts an und war so voll so Waldorfschüler und so, also richtig so. Und der hatte nicht eine große Ausbildung, aber war halt irgendwie, der ist so mit einer anderen Band getourt und mit denen hat er, mit Miley Cyrus hat mit denen zusammengearbeitet und deswegen hat er einfach nur so diese Videos gedreht, wo sie halt ganz nah irgendwie so Eis leckt oder sowas. Ach, auf jeden Fall haben wir gedacht, der so, ja, kommst du mit? Und ich so, ja, klar. Ein Auto wurde uns abgeholt, wir sind hingefahren. Und wir dachten, es ist eine Party, aber im Endeffekt waren es nur Liam Hemsworth, Miley Cyrus und noch so ein anderer Typ, der so... What? So. Nee, was? Und wir waren... Viert war der dann? Fünf da? Ja, fünf da. Also 6 Stunden lang. Und das Geile ist so, ich habe ihr so voll viel von meiner Mutter erzählt. Weil ich so richtig casual sein wollte und so, ey, ist überhaupt kein Ding, ich chill hier mit Miley Cyrus, so. Das ist gerade der erste Moment, wo ich mit jemandem spreche, der 6 Stunden lang mit einem krassen Weltstar verbracht hat. Ja. Eigentlich aber schon, ne? Wirklich? Ja. Und dann, aber das Geile war halt, ein Moment, also die ist super nett, so Pyjamas an, und aber die Geile, das Geile war... Niemand ist böse in Pyjamas. Ja, niemand ist ein Arschloch in Pyjamas. Die hat ein Ding gemacht, das so ein bisschen merkwürdig, so die wohnen in einer riesen Villa und die sind gerade zusammengezogen, ja? Und wir sitzen so in der Küche und labern, ich erzähle ihr von meiner Mutter, und dann so, während sie so redet, steht sie auf und zieht sich die Schlafanzughose runter, springt aufs auf die Spüle, weißt du, so wo man die Hände wäscht, also Spüle, ja, von der Küche, ja, und pinkelt. What? Weil ihr der Weg auch in der Reihenfolge. Was, so, dass sie sich erst die Hose runterzieht und dann aufs Waschbecken springt. Ja, ich finde die Reihenfolge das Normalste an der Geschichte. Angenommen, sie, ja, das ist geil. Erst pinkeln. Warte mal, sie hatte Pyjamas an. Das ist aber merkwürdig. Ja, ich würde erst aufs Waschbecken springen und dann meine Hose runterziehen. Weil du kannst ja, wenn du die Hose runtergezogen hast, schon nicht mehr gut springen. Aber sie hat ja nicht... Sie hat eine Katze vor. Aber sie hat sie nicht komplett runtergezogen, sondern... Aber so. Ich glaube, ich habe ja so einfach das Arsch, ja, okay, Arsch raus. Mhm. Und dann hochgehupft. Ausgerutscht. Arsch gefallen. Wir haben alle so getan, als ob es nicht passiert wäre. Nee, hat sie nicht gemacht. Das ist ganz schön crazy gerade. Also, und dann hat sie so gepickt, aber es war irgendwie überhaupt gar nicht merkwürdig irgendwie. Ja. Nee, also es war irgendwie so, ja, okay. Aber dann war es so, dass sie irgendwie, die hat mir so ein, like, Cribs, weißt du, so, die hat mir die ganze Wohnung gezeigt, also die ganze Villa gezeigt, ja. Und sie hat mir die aber zweimal gezeigt. Da habe ich so gemerkt, die ist so ein bisschen off, ja, weil wir gingen dann durch die Räume raus. Und die Geschichten über die Räume zweimal jeweils erzählt. Nee, aber sie hat irgendwie so ganz merkwürdig, also das ist so, wir kamen in diesen Raum und der war voll bunt und sowas, aber sie hat die ganze Zeit immer nur gesagt, okay, das ist mein Kissen, das ist Liams Kissen. Das ist Liams Kissen und das ist mein Kissen. Also, sie hat mir nur erzählt, welches Kissen gehört. Vielleicht arbeitet sie gerade einen neuen Song oder so. Vielleicht ist der Refrain. Und dann haben wir beim zweiten Durchgang, habe ich dann gesagt so, nee, das ist mein Kissen. Sie hat den Witz nicht verstanden, ich fand ihn wirklich krass. Holy shit, aber das ist krass. Aber ist das normaler, dass man da so mit Promis abhängt oder so? Also, aber ich meine, die haben doch auch nicht so mehr Promis als wir, oder? Warum sind die denn dann nahbarer? Das verstehe ich nicht. Weil die meisten wohnen ja alle da. Also ist Bill, es wirklich aber so, Bill dass Burr, Bill Burr, das ist mein... Oh, den fand ich am geilsten. Du hast Bill Burr getroffen? Ich hab nach Bill Burr aufgetreten. Das, what? In LA? Aber das war, ja, und das ist aber keine große Sache. Also es ist überhaupt nicht jetzt so, oh geil, sondern der kam in, wir haben so eine Show gemacht, das ist so Bringer Shows, heißt das in Deutschland, in Amerika. Das heißt, du musst so und so viele Leute mitbringen, die $15 bezahlen, um in einen Club reinzugehen und 2 Getränke kaufen müssen, ja, um mediocre Comedy, Stand-up zu sehen. Okay. Ja? Und, mediocre, ja, oder also, Bill Burr. Also, nee, und dann Bill Burr kommt manchmal halt, der hat so seine Show und die sind ja 3 Räume ins Comedy Store und dann kommt der einfach rein und sagt so, okay, ich mach auch mal ein bisschen was, ja. Okay. Und ja, das waren die schlimmsten 7 Minuten meines Lebens danach, weil ich habe ihm noch die Hand geben können, so, und danach ich so, ja, Bill Burr war gerade auf der Bühne und jetzt komme ich. Holy shit. Ich hab nur krass. Gott, aber so, er war dein Support quasi, er war dein Support-Act. Er war mein Opener. Er war der Opener, ja. Alter. Nee, er kam halt nur rein und hat gesagt, ja. Aber der war echt cool. Ja. Also, sorry, aber ich habe jetzt keine Geschichte, die jetzt nur anders war. Ja, ich war letztens beim Netto und dann habe ich eine Avocado gesehen, die ein bisschen matschiger war als die anderen. Wirklich? Das ist so bei uns, das geht so bei uns ab. Krass. Aber wie kommt man jetzt aus der Geschichte? Hast du noch andere Leute getroffen? Also, wenn Bill Burr, Miley Cyrus, Liam Hemsworth. Ich will jetzt eine ganze Liste von dir einfach haben. Ich habe bei Law & Order mitgespielt, da habe ich diese... Wie heißt denn diesen Rapper? Ice-T? Ice-T kennengelernt. Geil. Und ich glaube, ich hatte Run DMC Pullover an, als ich den gesehen habe. Ach, geil. Ja, ist es jetzt, sind die Ich weiß es nicht, aber ich habe nur gerade das gesehen, weil ich den Pulli immer noch hier habe. Das wäre auch so ein Ding bei mir. Ich würde auch nie sowas so Rap-mäßige Sachen tragen, weil ich oft nicht weiß, wenn ich jemandem sehe, ob er dann dem zugeneigt ist oder ob die irgendwie so ein Beef am Laufen haben. Am Ende löst du irgendwie den nächsten East Coast-West Coast-Konflikt aus am Ende und merkst, weißt es gar nicht so. Wow, Leute, Leute, ich bin nur ein dummer Deutscher. Ich hatte einen geilen Job in New York und das sagt so, was fucking in New York alles passiert. Ich war... mein Job war es, es hat ein neues Lokal aufgemacht und die haben mich bezahlt und mehrere andere, einfach draußen zu sitzen und zu essen. Also ich habe pro Stunde $10 bekommen, ganzes Essen und Getränke umsonst, ja. Und dann, es heißt Window Modeling. Und aber das ist, hat nichts mit Modeling zu tun. Und das Geile war halt irgendwie, ich saß da 2 Stunden und am Ende kommt so jemand rum und gibt mir so einen Briefumschlag und habe ich gesehen, dieser Typ hat alle im Restaurant einen Briefumschlag gegeben. Ach du Scheiße. Ja. Und dann, ach so, damit die Leute denken, da ist viel los, oder was? Genau, um so, dass sie mehr Publikum ein. Und das Geile war, ich hatte 2 Freunde aus Deutschland, die mit mich besuchen gekommen sind. Und ich so, ah, komm, lass uns da hingehen, ja? Und ich so, es geht auf mich. Und ich habe pro Person, den ich mitbekommen habe, nochmal 5 Euro für mich bekommen. Aber das ist seltsam. Das sind, aber wenn alle in dem Laden einen Umschlag bekommen haben, Hat er vielleicht zu viele Leute dahingesetzt, weil dann, wenn der Laden voll ist. Ja, oder es ist halt einfach Geldwäsche, dass sie halt einfach immer so tun müssen, als wäre viel los, weil die dadurch halt viel Geld waschen, aber eigentlich mehr dafür ausgeben wollen. Das kann auch sein. Und dann hast du gedacht, okay, lieber Hemsworth, Miley Cyrus, ab nach Deutschland. Doch lieber zu Aldi. Ich will doch lieber Heine Lauterbach kennenlernen. Nee, dann, ich hatte ja wirklich diese ich hatte ja einen Freund gehabt, der wirklich tatsächlich mit der Nanny abgehauen ist. So wirklich krass Klischee. Überhaupt nicht schlimm. So ist überhaupt das nicht. Klischee, mit der Nanny abzuhauen? Ja, das ist doch voll das L.A.-Klischee. Ah ja, okay, sorry. Ich bin jetzt nicht so in L.A.-Klischees drin. Nee, aber es war auch echt, das war auch keine richtige Beziehung. Ich habe auch nur mit ihm zusammen gewohnt, weil ich dadurch mein Apartment, also es war so, everybody just like, auf jeden Fall, also es war auch wirklich, ich habe auch schon vorher Schluss gemacht, war nicht so krass, wie sich's anhört. Es hört sich nur cool an. Ja. Und dann habe ich aber gedacht so, Alter, das ist auch mein Gedankengang. Ich brauche irgendwie noch einen Job. Werde ich auch Nanny, ja? Und habe dann, um sie im Heim zu zahlen. Aber ich habe dann so wirklich, ich habe mir so ein Resume zusammengewurschtelt, so vom Babysitten damals, und habe tatsächlich, habe ich für, kennt ihr Taschen? Also Taschen. Ja, den, ist die lustig, du meinst, glaube ich, den Verlag, ne? Ich meine den Verlag, ja. Taschen. Ja, kenn ich. Wie heißt der mit Vornamen? Ich habe vergessen. Auf jeden Fall hat der der wohnt in L.A. Ja, der hat die abgefahrensten Häuser da. Der in diesem großen UFO wohnt er doch. Genau. Da. Ja. Ja, und da habe ich für einen Monat auf seine Kinder aufgepasst. In diesem UFO-Gebäude? In diesem UFO-Boot. What the hell? Das ist die krasseste Designerbude der Welt einfach. Ja, das ist echt krass. Ach, komm schon. Du hast in einem UFO gearbeitet? Ja. Aber das Geile ist, ich habe die das Kinder so... Das ist so ein riesen Designergebäude einfach am Rande in so einer Klippe. Die ist das auch doch auf Google Maps so als so... Ja, das ist einfach so eine der Major Designwohnungen der Welt. Es gibt das Eames-Haus und die Wohnung von dem Taschentypen. Das Geile war, ich habe die Kinder so gehasst. Ich war so schlecht. Ich konnte diesen Job nicht machen, so überhaupt nicht. Und ich habe so einmal aus Versehen das Kind so geschubst. Aus dem UFO raus. Klippe runter, ist leider tot. Und es ist so hingefallen. Ich so, fuck, überall Kameras, shit. Google Maps. Der Satellit, so. Piep, piep, piep. Und das Geile, ich hatte halt so ein, Cabrio Chrysler Auto gehabt. Ja. Aber das war das krasseste, abgefuckteste, schlimmste Auto, was du dir jemals vorstellen kannst, ja. Ich musste, wenn ich es ausschalte, I had to open the hood, so den Motorhaube, um die Batterie zu disconnect. Mhm. Ich musste die Batterie ausschalten, jedes Mal so. Weil wenn ich es nur so ausmache und gehe und 10 Minuten später komme, kann ich es nicht wieder anmachen. So, und es war so ein ganz anderer Rhythmus. Also es waren so teilweise Phasen, wo ich es halt irgendwie 2 Minuten, also so eine halbe Stunde ausschalten konnte. Ja. Dann war es halt anders. Es war schwer zu erklären. Und manchmal konnte ich es auch so länger ausschalten. Ja. Hinten gab es kein Fenster. Es war, glaube ich, das Auto, was man am wenigsten vor dem Haus erwartet. Oh, das von ist der richtig. Es war so, ich habe auch selber drauf graffitied. Habe so geschrieben, so, I'm killing my car. Und Detroit Homegirl. Ja. Und, ja, waren Ameisen drin, also es waren richtig riesiges Ekel. Also, warte mal, und ich wurde einmal sogar von den Bullen abgestoppt Und die so, ma'am, could you turn off your car? And I'm like, oh, excuse me, sir, but if I turn it off, I can't turn it back on. Ja, das hören wir andauernd. Und dann, and the ants, it's difficult to explain. Die fliehen sonst alle. Das will doch keiner. Aber ich fand's irgendwie cool, weil das war so, das ein Auto war so lebendig und ich musste am Anfang so immer ganz oft, wie heißt das, Starthilfe. Mhm. Ja. Und ich fand das echt cool, weil ich voll viele Leute kennengelernt habe. Weil die Starthilfe geben mussten. Ja, ich wusste auch, in welchem Bezirk man halt echt länger warten muss. Ist nicht saugefährlich, als Frau in L.A. Starthilfe? Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich habe so Dates gekriegt. Durch Starthilfe, das machen wir vielleicht falsch. Ich habe ein sehr gut funktionierendes Auto. Ja, das ist vielleicht das ist mein Problem. Problem an Deutschland. Wir haben einfach fucking gute Autos. Gute Autos, ja. Wir haben BMWs, wir haben bessere Autos, dafür keine Liebe. Aber es war immer so, schaffe ich es zum Casting oder nicht? Es bleibt offen, ne? Ein Cliffhanger, das ganze Leben ist ein Cliffhanger. So. Aber was ich so krass finde in L.A., dass einfach alle Leute die ganze Zeit nur Leute, glaube ich, auf ihrem Weg missbrauchen, um halt den nächsten Audition-Job oder so zu bekommen, die nächste durchs Casting zu fahren. Und so. Das ist doch echt krass. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, das war auch so ein Ding, warum ich irgendwann mal gedacht habe, so, ich will hier. Das ist schon das hart. Ist schon, ich war dann irgendwie viermal im Monat irgendwie im selben Raum. Alle sahen genauso aus wie ich und das ist so, geht um eine Zeile, die man irgendwie in einer Serie, weißt du, und dann war es so, ist cool und wäre das auf jeden Fall Hut ab für die Leute, die das machen, so, aber ich habe mir gedacht, ich schmeiß irgendwie so mein Leben so ein bisschen hin, so, weil dann wäre ja mein, wenn ich es endlich schaffe, eine Zeile zu bekommen, das wäre das Krasseste. Das wäre nicht zu cool, um das. Es tut mir gerade echt ein bisschen leid, dass du im Podcast-UFO gelandet bist. Dass du, ich schäme mich für unseren Podcast, dass du jemand, der so hohe Möglichkeiten hatte, so viele Chancen im Leben und jetzt so, ich habe das alles hingeschmissen und jetzt von dir Podcast-UFO. Das ist ein Podcast-UFO. Sie ist vom Taschen-UFO ins Podcast-UFO gelandet. Das ist der Absturz. The downward spiral. Der größte Absturz, den man sich überhaupt vorstellen kann. Alter, ey, aber du hast echt ein krasses Leben da geführt. Das ist schon hart. Also jetzt auch, also alle Anekdoten, die man jetzt erzählt, wirken einfach lächerlich. Ich zocke halt viel über World of Warcraft, so. Also ich weiß nicht, ob was interessiert. Ich habe gestern auf Netflix eine Doku gesehen über Wale. War, ja. Ich habe letztens eine geile Doku gesehen von, Werner Herzog. Ja. Und da fand ich, da konnte man so deutsche Kultur und amerikanische Kultur so richtig geil, okay, auf jeden Fall interviewt er so einen Typen und es ging um die Todesstrafe in Texas, ja? Habt ihr den vielleicht gesehen? Nee. Und Werner Herzog steht so hinter der Kamera, man hört so nur seine Stimme und vorne ist halt so ein Typ in Texas, so ein junger, lebendiger Mann, ja? Und lebendig, war nicht tot, war lebend, das ist wichtig. Werner Herzog goes, So tell me, when did you read about your friends getting murdered? Right? Und der Typ sagt so, well, you know, I didn't read it, because I can't read, but my friends told me, and it's like, oh, fuck. And then Werner Herzog goes, what is written on your arm? What is that? And he goes, yeah, that's a tattoo. It's from my girl, I love her. Her name is Trisha. Ja, so riesen Tattoo so am Arm. Und dann sagt Werner Herzog, so voll deutsch, but it is a tattoo. It is permanent. What happens if you don't love Trisha anymore? Und er sagt so, well, I guess I'll write Trisha sucks. Aber war das Interview, hat er gerade auf diesem elektrischen Stuhl gesessen? Das habe ich mir gerade vorgestellt, während des Interviews mit der Werner Herzog, auf so einem elektrischen Stuhl zu sitzen, ist auch bestimmt ein ganz geiles. Warum elektrisch? Warum? Eine Frage. Er hat das Setup falsch verstanden. Seine Freunde wurden. Okay. Sind gestorben, ne? Ja. Ich dachte die ganze Zeit, dass Werner Herzog quasi das letzte Gespräch mit diesem Mann führt, bevor er stirbt. Das finde ich ein bisschen traurig. So. Do you agree with the interview to Werner Herzog? Oh, I got it. Wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, so würde ich auch gerne sterben. Auf dem elektrischen Stuhl, während man von Werner Herzog. Podcast. Aber hau auch nochmal so ein paar Techniken raus. Eine Callback, die Technik, dass man irgendwas von vorher in seinem Set schon erzählt hat, nochmal zurück, damit die Leute sich daran erinnern und dann einen einfachen Lacher draus ziehen kann. Was gibt's noch so für so einfache Techniken, Leute? Dann gibt es Punchline, dann gibt es Build-Up, dann gibt es Throwaway. Mal zurück zur Punchline. Okay, wie genau funktioniert eine Punchline? Die Deutschen, wir haben alles gelernt. Wir haben gelernt, aber die Punchline, das ist noch, glaube ich, ein Problem, was gerade in diesem Podcast fehlt. Ja, unsere Gags sind immer sehr gut, bis dann die Punchline kommt. Dann ist immer. Unsere Setups sind also abgeschmeckt, würde ich sagen. Man sagt, eine Frau kommt zum Arzt. Aber dann fehlt die Punchline. Okay, Build-up. Wie funktioniert Build-up? Ja, zum etwas aufbauen, dass man sagt, so, Gott, mir fällt jetzt gar nichts ein, aber so, es war. Das ist, glaube ich, schlecht im Improv, wenn einem nichts einfällt. Ja. Ich habe ja nicht bis alle vier gemacht. Ich habe ja nur drei UCB-Sachen gemacht. Was unterscheidet ein Level 4 UCBler von einem Level 3 UCBler? Was ist der Unterschied? $400. $400. Okay. Was ich auch gelesen habe, wenn man Improv macht, wir machen oft, machen wir Leute nach dann plötzlich. Ich habe zum Beispiel mal Angela Merkel nachgemacht. Und sehr schlecht natürlich. Nee, möchte ich jetzt nicht machen, möchte ich nie wieder machen. Aber dann hat Florentin natürlich direkt darüber gelacht, wie schlecht diese Angela Merkel Impression war. Und in dem Buch, was ich jetzt gelesen habe, wo man lernt, wie man Improv macht, stand ja direkt drin, dass man niemals quasi auflösen soll, die Illusion auflösen soll. Also man darf nie im Leben sagen, okay, das klang jetzt aber eher wie ein Werner Herzog als wie ein Angela Merkel. Das sollte man, das halt so also eine Oberregel, dass man nie die Illusion zerstören soll. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Okay, sorry. Einen großen Applaus. Aber man sollte auch gegenseitig sich nicht umbringen, weil tote Menschen sind nicht lustig. Nee, aber man zum Beispiel, das kann man halt, wenn du zum Beispiel deinen Kollegen einfach nicht findest seine Ideen schlecht, kannst du mitten in der Szene ja einfach nur eine Pretend-Gun rausschmeißen und er muss ja yes and. Er muss ja dann sterben. Ja, ja, aber ich bin Zombie. Ist das ein großes Problem? Nee, aber ich hab's ganz oft gemacht. In dem The Office-Bit, wo irgendwie Michael immer zum Improv geht und egal welche Szene ist, er spielt immer den sich an keine Regeln haltenden Undercover-Cop, der alle immer erschießt sofort. Egal welche geil. Szene. Ja, so ein romantisches Dinner und er kommt, bricht so zur Tür rein und schießt alle, egal was die Szene ist. Ja. Und alle so mussten sterben. Ja, genau, alle wissen immer so, Gott, schon wieder, fuck you. So, einfach, so stelle ich es mir auch vor, dass ein großes Problem ist, dass Leute erschießen, einfach egal welche Situation. Finde ich auch ganz gut. Können wir jetzt ein Improv-Stück machen? Nein, glaube ich nicht. Jetzt in diesem Moment? Wie würde man das machen? Ohne, dass es gewollt, dass es so gewollt wirkt und so aus dem Nichts kommt. Wir wollen jetzt aus dem Nichts und gewollt ein Impro-Stück machen, ohne dass es genauso wirkt. Mach du mal nochmal deine Merkel. Das leiseste Improv der Welt. Es ist mega lustig, aber wir machen es halt nur mit Gesichtern. Wir machen es. Das war ein Improv-Stück, wie man in die falsche Seite des Mikros spricht. Ja, richtig gut. War die Prämisse. Richtig gut funktioniert. Ja, ist auch schwierig, ne? Wir müssen, naja. Aber es gibt ja, ihr habt ja, wie viele Shows habt ihr gesehen? Zwei? Also einmal Gentrify gesehen und einmal Asscat. Ja. Wir waren nur eine Woche da. Weil es gibt so viele verschiedene Arten auch anzufangen. Weil es gibt ja nicht immer diese Regel, dass man sagt, okay, der Berühmte macht einen Monolog, sondern es gibt so Millionen verschiedene. Ja, okay. Ich habe einmal gesehen, das war ganz cool, da haben die ein paar, jeder, der wollte, konnte sein Handy abgeben und da war so ein DJ hinten, der hat einfach nur reingesteckt und halt Lieder durchgegangen von verschiedenen, von was die so hatten als Playback oder und einfach eins rausgesucht, Musik hat angefangen und sie haben daraus eine Szene gespielt. Von dieser, also sozusagen war die Musik. Okay, weil das erste Wort ist dann so wie eine Art Soundtrack für die Szene, die genau, gerade läuft. Mhm, ja. Und dann war so zum Beispiel war eine romantisches Lied. Und sofort gingen zwei Männer auf die Bühne und einer spielt, wir sind am Riverbeeren, in so einem Flößlein und so und in Frankreich. Ich und so. Wenn du ich kann, Dinge verniedlichen ich, willst, machst du immer ein Line dahinter. Schifflein, Flusslein. Punchline. Oh! Sehr gut. Dankeschön. Das ist der beste Gag. Dankeschön. Ich glaube nicht. Nee, wir sind total baff irgendwie, dass du so krasse Storys raushaust. Irgendwie normalerweise erlebt Stefan immer die krassen Sachen irgendwie. Normalerweise er irgendwie ich sieht zufällig in Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Erzähl doch nochmal deine Ananas-Story, die fand ich richtig geil. Ja, crazy Geschichte. Die ist aber richtig gut. Als wir zum Comedy-Club gegangen sind, ungefähr 20 Minuten, glaube ich, und auf dem Weg dahin, sehe ich plötzlich Krankenwagen. Ja. Und ein Mann, ich würde sagen, könnte ein Obdachloser gewesen sein, liegt auf dem Boden, mit dem Rücken auf dem Boden, die beiden Hände so nach hinten ausgestreckt, so als würde er da wirklich vom Himmel gefallen sein. Und dann sind Leute um ihn herum und wiederbeleben ihn. Das ist ziemlich furchtbar alles. Aber dann kommt der lustige Teil der Geschichte, wo ich finde, gut, dass du es nochmal... Ich habe einen lustigen Podcast gerade gehört. Ja, ich würde euch bitten, dieses Rätsel zu lösen. Also ich habe es nicht geschafft. In ungefähr 3 Meter Entfernung lag ein weißer Plastikbeutel mit Ananas. Und mit einer Ananas? Nee, mit mehreren. So ein Haufen bereits geschnittener Ananas. Diese gelben Stückchen. der Beutel war randvoll mit diesem Stückchen Ananas und es gab so eine kleine Spur, die dahin führte zu dem Beutel. Spur von was? Von Ananas. Okay. Flüssigkeit. Ungefähr 3 Meter Abstand. Ich würde es den Ananas-Mord nennen, jetzt schon, ohne zu wissen, ob der gestorben ist, ohne zu wissen, was da passiert ist vorher. Aber es klingt ganz geil. Ich frage mich, was da passiert ist. Also angenommen, er hätte also, die Tüte Ananas in der Hand gehabt und wäre umgefallen, dann läge sie näher an ihm. Läge sie näher an ihm. Ein Autounfall, dann wäre der das Auto noch da wahrscheinlich. Ja, oder und die Ananas halt verteilt wild. Ja, ne? Genau. Okay. Es sieht so aus, hätte er... Oder jemand ist vorbeigefahren mit der Ananas... Tüte. In der Hand. Und hat ihn so puff, und dann hat sie losgelassen. Und deswegen ist es Trail. Ja, also ich glaube, es muss folgendermaßen gewesen sein. So rum, ich glaube, er war ein bisschen crazy, hat dann die Ananas-Tüte wie so ein Bowling oder wie so ein so Boccia, wie so Buhlen, wenn du halt so eine Kugel wirfst. Dann hat er, glaube ich, einfach so den Beutel weggeworfen und so sah das nämlich aus. Dann ist der gerutscht und dann liegen geblieben und er ist einfach so schlaganfallmäßig. Genau. Und das, also heißt, im Umfallen hat er den genau, Beutel geworfen, oder ist, wie? Er quasi ist dabei umgefallen. Und lag dann so auf dem Boden. Ja, aber finde ich gut. Weiß ich nicht, aber warum hat der, die Vorgeschichte ist ja vielleicht, warum hat der so viel Ananas dabei? Ja. Ja. Und das liegt daran, das ist ja so, was man hört, ist, wenn man nicht ganz viel Ananas isst, schmeckt das Sperma besser. Oh Gott, das kam ganz komisch raus. Aber ist es nicht, habt ihr das nicht? Ja, doch, kann ich auch. Das ist doch so ein Ding, ja? Schmeckt es dann nach Ananas ein bisschen? Also schmeckt, also... Süß schmeckt oder sowas? Nee, also was heißt denn besser? Das klang auch gerade so. Also, das, can we cut that out? Wann schmeckt Sperma für also den besten? Ich kenne die Theorie auch, aber ich weiß nicht genau, was besser. Also, das habe ich also auch schon gehört. Also, sagen wir mal, hier in diesem Fiasko mit dieser Ananas-Mord ist es so, dass er. Der Ananas-Fiasko. Dass er hat eine Frau und ein Kind. Ja? Kind heißt Dorothee. Ja? Und. Dorothee ist irgendwie aus Versehen durch sein Handy gegangen, weil sie das Passwort rausgefunden hat. So ganz aus Versehen hat das Dorothee gefunden. Und daraufhin hat die Mutter das gesehen und hat gesehen, dass ihr Mann sich betrügt. Und du klingst ja ein bisschen wie so eine Anwältin, die versucht, das könnte alles so gelaufen sein, ich bin nicht so sicher, 100% ja, du klingst wie eine Anwältin, die Akten nicht gelesen hat. So. Ja, ja. Und dann hat die Tochter das Messer, die Pistole, den Ananasbeutel, genau. Und die auch aus dem Raum einfach nimmt. Und dann hat sie die Vorhänge genommen. Und sie hatte so ein langes, schwarzes Kleid an. Und eine weiße Perücke. Okay, also die Frau findet raus, dass sie betrogen wird. Ja. Und die liest die ganze SMS und da drin steht, so dass er sagt, so heute Abend esse ich ganz viel Ananas, sodass du mein essen kannst. Und das kriegt sie mit, klaut die Tüte, fährt vorbei und haut ihn damit ab. Okay. Das ist nicht schlecht. Ja. Was wäre jetzt? Reicht das denn zum Tod, einen Beutel Ananas über den Kopf bekommen? Er ist ja nicht gestorben. Er musste wiederbelebt werden. Oder Ananasallergie. Wobei ich mich dann frage, warum man, wenn man davon ausgehen könnte, dass man eine Ananasallergie hat, man vielleicht schon mal in seinem Leben vorher was von gemerkt, warum man dann so viel Ananas kauft. Vielleicht wusste er nicht, dass er eine Ananasallergie hat. Ich denke, das weiß man. Und dann hat das im Gefühl, man hat das im Schwärmer, dass man keine Ananas macht. Ananas? Nein, danke. Ja. Falls ihr Informationen habt, vielleicht sogar der Mann seid, der jetzt wieder endlich rekurriert im Krankenhaus liegt und die Ananas-Geschichte lösen könnte, schreibt uns unter http://podcast ja. minus ofo und punkt fail. Punkt fail. Punkt genau. Fail? Podcast ja. minus ofo punkt fail. Was ist deine Lieblings-Internetseite? Einfach als Rausgeher. Die Leute, wenn die den Podcast gehört haben und sagen, geil, fand ich gut, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Was kann ich als nächstes anschauen? Was ist denn the next step, the next level? Facebook. Also schaut doch mal auf facebook.com ein vorbei. Ein kleiner Insider-Tipp, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, facebook.com. .com oder Punkt was? Ich glaube, es ist com. Ist com, ja. Aber schaut einfach mal, was M. eure URL-Zeile draus macht. Ne? Einfach mal ein bisschen Improv. Yes and gilt auch für die URL-Leiste. Gilt auch fürs URL-Eingeben. Nun gut, das war Katja Gerz. Katjana. Willst du lieber Katja oder Katjana genannt werden? Oder Gerzi? Gerzi. Ich hätte mal einen Nicknamen. Sag ich jetzt nicht, weil der ganz schlimm ist. Doch, sag ihn. Die Automusik läuft schon, ne? Also es ist du musst ein bisschen rein. Immer lauter vor allem auch. Unangenehm laut. Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, mach's gut. Ciao. Und wir heben ab.